für mich die Nacht und ich gehe tot. Tapfer noch kämpft das Schiff. Warum die Glocke so schaurig klingt, dort zeigt sich ein Riff. Brav ist ein jeder an seinem Stand, bringt mich der See für das Vaterland, dem Tode nah, dem Tode nah. Furchtlos und Mut, ich kenn alle da. Laut ruft die Glocke jetzt über das Deck, nicht als das Kämpfen, das Ziel, es ist weg. Macht euch bereit, macht euch bereit, gegen wir in die Ewigkeit. Und sei mit uns, wir gehen schlafen am Ufer des Meeres, Gott sei mit uns. Als nun die stürmische Nacht vorbei, Rudach so tief das Schiff. Dort sind Delfine und ihr Gehei rings am hohen Riff. Von allen Menschen so lebensfroh, keiner dem grausigen Tod entfloh. Dort unten auf dem Meeresgrund schlummern sie friedlich mit bleichem Mund. Hier rauscht das Meer, es ist ein uraltes Lied. Mahnen dringt es und tief ins Gemüt. Seemann, gib acht, Seemann, gib acht. Holt, was er will und das Meer dir sagt. Die friedliche Ruhe schläft.